rasenden Wogen der eiskalten Winde. Raues Gesicht, wir sind schon der Meere so viele gezogen und dennoch auf Sand unsere Fahne nicht. Heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio. Unser Schiff gleitet stolz durch die schäumenden Wellen. Jetzt kraftet der Wind unsere Segel mit Macht. Seht ihr hoch oben die Fahne sich wenden, die blutrote Fahne, Matrosen hat Acht. Heio, heio, heio, heio, heio, heio, heio. Wir stürzen an Deck und wir kämpfen die Löwen.